WDR 5. Neugier genügt. Rayford, Florida, Union Correctional Institution. Die sternförmig angeordneten Gefängnisgebäude brüten in der Morgensonne. Es ist ein bedrückend schwüler Samstag, 7 Uhr früh. Palmen und Meer sind von hier aus weder zu sehen noch zu ahnen. Rayford liegt im Landesinneren, mitten im Nichts, in einer staubigen Mondlandschaft. Der Ort hat kaum 200 Einwohner. Von den rund 40 Frauen, die vor den Toren des Gefängnisses stehen, lebt keine in Rayford. Ein paar vereinzelte Kleinfamilien und noch weniger Männer warten mit ihnen. Auch sie kommen von außerhalb. Die Besuchszeit beginnt erst um 9. Die Frauen erscheinen trotzdem Stunden früher, um sich einen guten Platz in der Schlange zu sichern. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Die Besuchszeit ist begrenzt und die Einlasskontrolle zeitaufwendig. Schatten gibt es hier draußen nicht. Alle schwitzen in ihrer viel zu warmen Besuchergarderobe. Im Begegnungsraum wird die Klimaanlage laufen, so viel ist klar. Die Frauen sind zwischen Mitte 20 und Mitte 70. Die meisten sind US-Amerikanerinnen. Es ist aber auch eine Jamaikanerin gekommen und außerdem eine gute Handvoll Besucherinnen aus Europa. Über der ganzen Gruppe liegt eine vibrierende Anspannung. Einzig eine brünette Österreicherin scheint nicht nervös zu sein. Sie strahlt über das ganze Gesicht und leuchtet dem Besuchsbeginn förmlich entgegen. Ich habe vor 2 Tagen die Liebe meines Lebens geheiratet. Er ist voller Liebe und Mitgefühl. Er ist lustig, clever, hilfsbereit. Er liebt mich, ja, wie mich noch nie im Leben jemand geliebt hat. Er respektiert mich und nimmt mich mit allen meinen Fehlern und liebt mich immer noch. Ja, er ist für mich einfach der wunderbarste Mensch, den ich bis jetzt kennengelernt habe. Katrin ist Anfang 30. Ihr Ehemann heißt Brett und ist ein paar Jahre älter als sie. Er ist wegen Mordes und Vergewaltigung zum Tode verurteilt. Katrin hat ihn durch die Vermittlung einer schweizerischen Antitodesstrafeninitiative kennengelernt. Eigentlich wollte sie nur eine Brieffreundschaft. Was dann passiert ist, hat sie im Traum nicht erwartet. Wir haben uns eben vor 6 Jahren das erste Mal geschrieben. Und es war irgendwie von Anfang an eine Verbindung da. Und nach circa einem halben Jahr oder so wurden unsere Briefe natürlich immer häufiger. Und dann ist das ganz schnell gegangen und irgendwann war das dann jeden Tag, dass wir uns wirklich jeden Tag geschrieben haben. Und irgendwann nach circa 7, 8 Monaten haben wir uns beide in einem Brief die Liebe erklärt. Und komischerweise haben sich diese Briefe gekreuzt. Mit der Frage, warum sie vor einer solchen Liaison nicht automatisch zurückgeschreckt sei, kann sie nicht viel anfangen. Sie hat eben einfach gewusst, dass dieser Mann der Richtige für sie ist. Und sie ist ihm gerne treu. Ich denke mir immer, es gibt so viele andere Beziehungen, die auch mit wahnsinnigen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Mit irgendwem, der, weiß ich nicht, abgeschoben wird oder der todkrank ist oder was auch immer. Und vor allem, ich habe nie das Gefühl, dass ich wirklich kämpfen muss oder dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Vielleicht ist das deswegen, wenn ich mehr Probleme damit hätte, würde ich es vielleicht als extremer ansehen. Aber ich bin die letzten 5 Jahre in meinem Leben eigentlich immer glücklich gewesen. Und vielleicht sehe ich es deswegen einfach nicht so krass. Brett sagt, dass er unschuldig ist. Und Katrin glaubt ihm. Sie hat wenig Angst, ihren Ehemann an die Giftspritze zu verlieren, weil sie mit aller Kraft auf einen Freispruch hofft. Sie verweist auf entlastende DNA-Tests und entsprechende Zeugenaussagen. Der Fall werde neuerlich geprüft. Inwiefern die Unschuldsvermutung für Katrins Liebe entscheidend ist, wird aus ihren Worten nicht ganz deutlich. Einerseits erklärt sie: Ich glaube nicht, dass es für meine Liebe wichtig ist, aber es ist auf jeden Fall für meine Zukunft wichtig. Weil anders hätte ich nie die Hoffnung, dass er jemals freikommt. Andererseits ist sie selbst nicht sicher, wie sie sich verhalten hätte, wenn sie Brett für schuldig halten würde. Hätte sie ihn auch dann geheiratet? Ich bin ja doch ein bisschen abgeklärt. Ich denke mal, nein. Wobei, nachdem ich ihn so wahnsinnig lieb, ob er nicht irgendwann gesagt hätte, okay, ich nehme das auch noch auf mich. Egal, wie lange das noch dauert. Die Zeit in der Warteschlange vor dem Gefängnis vergeht quälend langsam. Viele Frauen kämpfen mit zerlaufendem Make-up und größer werdenden Schweißflecken, manche mit schwellenden Füßen in unbequemen, hochhackigen Schuhen. Fast alle haben sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten hübsch gemacht. Immer wieder wandert jemand aus der Schlange nach vorn oder hinten, um den neuesten Tratsch auf den Weg zu bringen. Über eine zierliche Engländerin mit besonders hohen Absätzen wird erzählt, ihr Geliebter habe ihr in seinem letzten Brief einen Heiratsantrag gemacht. Die junge Frau sieht nicht unbedingt glücklich aus. Die aufgeklebten Wimpern lösen sich in den Augenwinkeln bereits. Vielleicht tun ihr nur die Füße weh. Hier draußen vor der Tür genießen die Ehefrauen einen Sonderstatus. Vielleicht, weil sie bewiesen haben, dass es ihnen ernst ist. Eine in elegante schwarze Kleider gehüllte Schweizerin erwartet gefasst den Beginn der Besuchszeit. Ursula ist Mitte 60. Seit 5 Jahren ist sie mit Kenneth verheiratet. Für ihn ist sie zum Islam konvertiert. Auch ihre Geschichte beginnt, wie wohl die aller Europäerinnen hier, mit einem vermittelten Kontakt. Ich habe einen Brief erhalten von Kenneth und der Brief war eigentlich gar nicht für mich bestimmt. Ich wollte das weitergeben an eine Kollegin von mir, weil die war an einer Brieffreundschaft interessiert. Und dann habe ich diesen Brief erhalten von ihm und da muss ich sagen, diese Handschrift, die hat mich echt aus den Schuhen gehauen und dann habe ich gedacht, nee, dem Mann gibst du nicht weiter, dem schreibst du. Die Todeskandidaten und ihre Besucher begegnen sich getrennt von den übrigen Gefangenen und deren Angehörigen. Death Row Inmates, wie sie hier heißen, werden auch innerhalb der Gefängniswelt als eigene, natürlich unterste und gefährlichste Klasse behandelt. In Rayford gibt es Contact Visits. Das bedeutet ein echtes Zusammensein, ohne trennende Glasscheibe. Die metallenen Tische sind im Boden verankert, metallene Hocker direkt an den Fuß jedes Tisches geschweißt. Bewaffnete Wachen patrouillieren pausenlos durch den Raum. Katrin aus Österreich hat den Visiting Park vor über 5 Jahren zum ersten Mal betreten, mit gemischten Gefühlen. Ich glaube, das Bild hat ja irgendwie auch jeder, wenn man das erste Mal hingeht, dass man jetzt da mit, weiß ich nicht, 20 oder 25 Mördern eingesperrt ist in einem Raum. Es gibt schon welche, wo ich irgendwie ein ungutes Gefühl habe, wenn ich die sehe, wo ich eine Gänsehaut bekomme, aber die meisten dort sind wirklich nette Männer, sehr zuvorkommend, sehr höflich, irgendwie wie du und ich. Es ist eigentlich angenehm drin, wie ein Besuch in einem Krankenhaus oder irgendwo anders. Katrin wird recht behalten, was die Krankenhausatmosphäre betrifft, aber noch ist es nicht so weit. Endlich werden die Ersten aufgefordert, den klimatisierten Anmelderaum zu betreten. Die Beamtin hinter der Glasscheibe benötigt bis zu 10 Minuten, um mit einzelnen Ausweisen zurechtzukommen. Europäische Papiere scheinen ihr besondere Schwierigkeiten zu machen. Jeder Besucher wird fotografiert und soll Fingerabdrücke abgeben. Danach muss eine erste Gittertür passiert werden. Und dann heißt es wieder warten. Im nächsten Raum findet die Leibesvisitation statt. Natürlich hat sich davor eine Traube gebildet. Eine kleine, etwa 70-jährige Amerikanerin namens Lucille berichtet mit unverfänglichem Lächeln, dass sie ihren ehemaligen Nachbarn besuchen wolle, der vor einigen Jahren seine gesamte Familie erschossen habe. Später wird sich zeigen, dass der Nachbar Anfang 40 ist, ein dunkelblonder Hühne, der seiner Besucherin zur Begrüßung einen verstörend intensiven Zungenkuss gibt. Lucille kann jetzt zur Abtastung antreten. Von hinten taucht Ursula aus der Schweiz wieder auf. Auch ihr Mann ist viele Jahre jünger als sie selbst. Das war ein bisschen ein Problem. Heute denkt man, die Frau, die darf wohl 20 Jahre jünger sein als der Mann, aber ein Mann darf nicht 10 Jahre jünger sein wie die Frau beispielsweise. Und Kenneth selber hat mir erklärt und hat gesagt, ein junges Mädchen in seinem Alter oder jünger als er sagt, die könnte mich nicht verstehen. Wenn man 16 Jahre im Todestrakt sitzt, unter diesen Umständen verurteilt wird, das alles auf sich nehmen muss, dieser ganze Kampf, ein junger Mensch könnte mit dem nicht umgehen. Ich denke, das braucht Reife. Deshalb nennt er mich auch so Lebensretter, weil ich da war und so, wo es wirklich sehr, sehr schlimm war mit dem. Es folgen weitere Gittertüren, ein Metalldetektor und irgendwann die Abzweigung zum Besuchsraum der Todeskandidaten. Der Pfad ist komplett mit Metallgittern eingefasst, an denen Warnschilder auf elektrische Ladung aufmerksam machen. Es gibt keine Aufnahmeerlaubnis hier. Die Stimmen der Gefängnisangestellten dürfen genauso wenig festgehalten werden wie die von Ursulas Mann Kenneth oder die von Katrins Mann Brett. Beide Frauen hätten ein Tondokument für den Alltag in Europa gut brauchen können. Sie dürfen niemals mit ihren Männern telefonieren. Die Besuchszeit vergeht schnell. Eigentlich endet sie um 3 Uhr am Nachmittag. Heute wird sie von einer der Wachen willkürlich um ein paar Minuten verkürzt. Für die Ehepaare muss es bitter sein, sich jetzt schon wieder zu trennen. Den Abend verbringt Katrin in ihrem Motel im nahegelegenen Städtchen Stark. 95% der Zimmer im Ort stehen von montags bis donnerstags leer. An den Wochenenden füllen sie sich mit Gefängnisbesuchern. Ein sehr spezieller Tourismus. Katrin erzählt, wie sie ihre Beziehung mit Brad lebt. Ich teile alles mit ihm. Es ist der erste Mann überhaupt in meinem Leben, dem ich alles über mich erzähle. Wo ich ein gutes Gefühl habe, wenn ich ihm meine Geheimnisse oder Vergangenheit oder was auch immer erzähle. Und ich fühle mich ihm einfach auch immer nah. Ganz egal, ob ich in Florida bin oder ob ich zu Hause bei mir bin oder wie lange wir uns auch nicht sehen. Er ist für mich immer präsent und es gibt keine Minute, wo ich nicht an ihn denke. Und ich weiß, ihm geht's genauso. Und er weiß irgendwie meinen Tagesablauf genau und ich weiß seinen. Und somit fühle ich mich zumindest nah. Aber natürlich ist es keine reale Beziehung, weil wir nicht miteinander leben oder keinen Sex haben. Aber im Herzen ist es schon eine richtige, richtig gut funktionierende Beziehung. Und seit 2 Tagen ist es eben auch eine rechtskräftige Ehe. Katrin hat in einem bunten Sommerkleid geheiratet. Vor allem, weil im Gefängnis gar kein klassisch weißes Hochzeitskleid erlaubt ist. Aber auch, weil sie es trostlos gefunden hätte, allein im Brautkleid das Gebäude zu betreten und es genauso allein wieder zu verlassen. Der eigentliche Amtsakt war nach ein paar Minuten vorüber. Ein Notar hat die Verbindung besiegelt. Dass keinerlei Familienangehörige vor Ort waren, um die Vermählung zu feiern, trägt Katrin mit Fassung. Meine Eltern sehen das recht unterschiedlich. Meine Mutter versteht es ganz und gar nicht und will es verdrängen. Und mein Vater, dem ist das relativ egal. Also, ob ich jetzt einen Freund hier habe oder zu Hause oder verheiratet oder nicht, für den ist das Leben mehr ein Spiel, dem ist das, ja. Sie ist eine junge, vitale Frau. Sie ist frisch verheiratet. Die Frage, ob sie Kinder möchte, liegt auf der Hand. Und trotzdem wirkt ihre Antwort überraschend simpel. Ja. Sie wüsste vielleicht sogar eine Möglichkeit, sagt sie, aber von der möchte sie eigentlich keinen Gebrauch machen, weil sie sie unwürdig findet. Die Möglichkeit ist, dass man, das hat es früher gegeben, als sie die WCs noch nicht abgesperrt haben für die Besucher, dass sich manche in das WC irgendwie gesperrt haben. Die gibt es jetzt eigentlich nicht mehr, aber manche machen das dann relativ öffentlich im Besucherraum. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man schwanger werden kann. Katrin ist jetzt mit Brad zum Fernsehen verabredet. Sie guckt im Motel, er in der Zelle. Morgen in aller Frühe wird sie wieder vor dem Gefängnis stehen. An den Sonntagen geht es etwas ruhiger zu vor der Union Correctional Institution. Aber einige von den Samstagsfrauen sind auch heute gekommen. Wieder wird eine Reihenfolge gebildet. Eine herrische Amerikanerin versucht, eine andere Besucherin auszuboten, indem sie behauptet, sie habe sie nicht ankommen sehen, die andere müsse sich ganz hinten anstellen. Beherzt kommt Ursula aus der Schweiz zu Hilfe. Ob sie jene zweite Frau wirklich auf den Parkplatz fahren gesehen hat? Schwer zu sagen. Aber es wird deutlich, dass es hier von großem Nutzen ist, Verbündete zu haben. Vielleicht achten die Frauen deshalb darauf, wer mit einem Häftling verheiratet ist und wer nur ein Besucher. Sie halten zusammen in einer Lebenssituation, für die sie von der übrigen Welt keinen Applaus erwarten dürfen. Sie verstehen einander, wo sonst niemand sie wirklich versteht. Auch Ursula hat von ihrem Umfeld wenig Verständnis für ihre Liebe erfahren. Sie engagiert sich seit vielen Jahren gegen die Todesstrafe. Ein früherer Brieffreund von ihr ist hingerichtet worden. Trotzdem hat sie sich auf eine neue Brieffreundschaft und bald auch auf die romantischen Gefühle eingelassen. Nach ihrer ersten Begegnung mit Kenneth gab es kein Zurück mehr. Dann haben wir weitergeschrieben nach dem ersten Besuch. Dann kam mein Geburtstag und dann kam auf diesen Geburtstag ein Brief von ihm. Und ich habe schon gewusst, das läuft irgendetwas in diese Richtung. Aber trotzdem hatte ich dann wackelige Knie. Da hat er mich um meine Hand gebeten. Es hat mich überrascht. Und das war sehr, sehr schwierig für mich, jetzt das der Familie nicht zu kommunizieren an diesem Tag. Sie wussten, da gibt's Kenneth, den ich sehr lieb hatte. Aber ich habe mich nicht getraut, der Familie zu sagen, er hat mir einen Heiratsantrag gemacht und ich werde den annehmen. Ursula sehnt sich danach, einmal richtig mit Kenneth zusammen zu sein. Sie hat in 5 Jahren Ehe kein einziges Mal mit ihrem Mann geschlafen, wie auch. Sie sagt, dass das natürlich nicht das Wichtigste sei. Ihre Verbindung empfänden beide vor allem spirituell. Und sollte es wirklich zum Äußersten, nämlich zu Kenneth Hinrichtung kommen, verlässt sich Ursula auf ein Wiedersehen im Jenseits. Trotzdem bleibt ein echter Alltag mit echter Nähe ihr Traum. Und obwohl zum Tode Verurteilte fast nie begnadigt werden, hofft Ursula weiter auf ein Wunder für ihren Mann. Für das kämpfen wir. im Moment haben wir nichts mehr gehört. Das heißt, seine Anwältin, die meint, dass das sehr gut ist. Und die hat jetzt wirklich alles in die Wege geleitet, damit der Fall zurückgeht in das County, wo er verurteilt wurde. Und dort ist es. Und wir haben nie etwas gehört. Das heißt, man kann hoffen, dass der Fall gelesen wird. In der Regel, die Richter dort, die kriegen einen Fall, der wird dann einfach geschlossen, einfach abgelehnt. Jetzt bei ihm und so ist noch nichts abgelehnt worden und das gibt Hoffnung. Zumal alles so unter fürchterlichen Umständen die Verurteilung zustande kam aufgrund von nur einer Zeugenaussage. Und er war es nicht und ich glaube ihm auch. Im Visiting Park gehören Ursula und Kenneth ersichtlich zu den glücklichsten Paaren. In der Mitte des Raumes ist ein schmaler Gang freigelassen, in dem keine Tische stehen. Dort dürfen die Gefangenen mit ihren Besuchern auf- und ablaufen, wenn sie nicht mehr auf den metallenen Hockern sitzen können oder wollen. Es hat ein bisschen was von einem sehr kurzen, sehr ungewöhnlichen Laufsteg. Ursula und ihr Mann halten sich an den Händen, wandern langsam hin und wieder zurück, blicken sich in die Augen und lächeln. Auch Katrin und Brad sieht man gelegentlich auf dem Laufsteg, aber eigentlich bleiben sie lieber an ihrem Tisch und schnäbeln ein bisschen, flüstern sich Dinge ins Ohr und lächeln. Die zierliche Engländerin mit den sehr hohen Absätzen und den angeklebten Wimpern ist auch wieder da. Der Mann, mit dem sie am Tisch sitzt, lümmelt breitbeinig wie ein Pascha auf dem Hocker und gibt nicht gerade das Bild des perfekten Schwiegersohns ab. Und dennoch, die beiden sind frisch verlobt. Gestern beim Schlangestehen am Ausgang des Gefängnisses hat die aktualisierte Information die Runde gemacht. Manche Psychologen mutmaßen, dass Frauen, die Todeskandidaten heiraten, vor allem auf Kontrolle aus sind. Die Häftlinge können nirgendwo hingehen, sie stehen immer unter Aufsicht und sie sind oft besonders dankbar, wenn sich ihnen jemand zuwendet. Eine andere Theorie geht davon aus, dass diese Frauen in ihrer Vergangenheit schwer verletzt worden sind. Vor Ort im Besucherraum erscheinen solche Gedanken plötzlich sehr abstrakt. Ursula aus der Schweiz hat sich nie gefragt, ob sie mit den anderen hier, die sich ebenfalls eine solche Beziehung zumuten, etwas Wesentliches gemeinsam hat. Sie kennt nur ihr eigenes Motiv, ihre eigene Geschichte. Und was den Rest der Welt angeht, sie hat gelernt, darauf zu pfeifen. Ich denke, mein Leben war schwierig. Meine Jugend war sehr schwierig. Ich wurde von meinem Vater geschlagen und von dort her wurde das gesteuert. Ich habe mich immer für Menschen interessiert, denen es schlecht ging. Ich habe lange gebraucht. Ich war verheiratet, ich bin geschieden, ich habe eine Tochter, ich habe einen Enkelsohn. Ich war echt unglücklich und ich war viele, viele Jahre alleine. Und wir sagen einfach, es gibt ein Schicksal, es gibt einen Gott und so, der wieder irgendwelche Wege zusammenführt, aus irgendeinem Grund. Es hat alles einen Sinn. Ich höre einfach auf meine innere Stimme und die sagt mir, ich liebe diesen Mann und basta. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.